Caroline hats. Shake the saints of female bats. Keep them drum and biscuit fry high. Last the summer in thine hands. Manchmal bist du traurig und weißt nicht warum. Tausend kleine Kleinigkeiten machen dich ganz stumm. Du hast fast vergessen, wie das ist, ein Mensch zu sein. Doch du bist nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht himmelwärts. Gib den Traum ein bisschen frei. Lass die Sonne.